Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, offene Telefon-Talkshow. Und das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Hier live in der tiefen Nacht, live im Radio, live im Fernsehen. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Frage, obligatorische Frage bei einer freien Themennacht. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Das frage ich jetzt auch Jacqueline. Jacqueline ist die erste Anruferin. 17 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo Jacqueline. Wie geht's dir? Ja, ach, hab ein bisschen Halsschmerzen heute. Bin nicht so ganz fit. Aber das ging mir vor ein paar Tagen so. Siehst du, und du bist wieder ganz in Ordnung. Ja, ich bin wieder ganz in Ordnung. Das ist auch schön. Ich bin aufgeregt. Um was geht's? Ja, es geht darum, meine Freundin und ich, wir haben Samstag eine kleine Party, nicht nette Party, eine kleine Party gehabt mit vier Jungs. Also wir haben die irgendwie kennengelernt. Also zwei Mädels und vier Jungs. Genau. Ist schon heiß, ja, ne? Hört sich schon ein bisschen schlimm an. Ja, würde ich auch sagen. Nee, das war ganz lustig. Wir dachten uns so, also, weil wir in der Spielstraße wohnen, ist ja 30 erlaubt, aber die meisten, die rasen wie die Bekloppten dadurch. Mhm. Da haben wir uns so gesagt, ja, dann nehmen wir mal die Fotokamera und blitzen die einfach mal. Mhm. So Spaß. Das haben wir dann auch getan. Und ein paar sind auch so stehen geblieben, haben erstmal doof auf eine Wäsche geguckt, wo ich mir dann sehr krank gelacht habe. Ja, und dann, weiß ich, dann auf jeden Fall haben wir das dann weitergemacht, bis auf einmal, ja, so jemand zurückkam und am Gucken war und hat uns dann gefragt, ja, entschuldige, bitte, wisst ihr vielleicht, ob hier ein Foto, Blitzgerät steht oder irgendwas, und da im Hintergrund schrie dann einer aus dem Auto, habt ihr das nicht gesehen? Und wir haben dann nur noch die Kamera rausgeholt und haben die geblitzt und haben dann voll gelacht alle zusammen. Ja, dann sind zwei ausgestiegen, haben uns so gefragt, was wir denn Schönes machen, wieso nix, wir langweilen uns, wir hören Musik. Ja, meine Freundin meint so, ja, frag doch mal, ob die nicht gleich in 20 Minuten wiederkommen wollen und so. Ja, dann sind sie auch in 20 Minuten wiedergekommen und dann ging das die halbe Nacht am Quatschen und dann habe ich mich da in so einen verknallt, obwohl ich da über zwei Jahre einen Freund habe. Ja. Ach, halt. Also du hast dich dann in einen von diesen Autofahrern, ja, die ihr in die Wohnung geholt habt, hast du dich verknallt? Genau. Den du vorher geblitzt hast? Ja, genau. Wie alt ist denn der Autofahrer? Es war ein Beifahrer, der war 22. Ja, ist ja okay, ne? Ist ja noch im grünen Bereich für dich. Du bist 17, 22? Ja, es ist noch okay. Naja, ich hab die ganze Nacht gequatscht? Ja, ganz, also weil... Auch noch ein bisschen mehr? Nein. Wir können da ja offen drüber reden hier. Also, ja, ne? ist ein Küsschen gefallen. Ein Küsschen. Also, ein Küsschen. Ja, ich hoffe auf die Wange. Ja. Nicht auf die Backe. Genau. So heiß war es dann doch nicht. So, ja, und du hast aber seit zwei Jahren Freund. Ja, über zwei Jahre schon. Und nun? Ja, und nun weiß ich auch nicht, aber ich will den echt gerne wiedersehen. Also meine Freundin, die hat eine Nummer von einem Jungen von den Vieren genommen. Mhm. Jetzt habe ich bei der schönen Erzählung, die du jetzt gerade gemacht hast, nicht richtig kapiert, waren die vier Jungs, sind das alles Jungs, die ihr geblitzt habt, oder waren... Ja, die waren alle zusammen in einem Auto. Jetzt kapieren wir das, glaube ich, alle erst richtig. Ja. Ja, aber du klingst ja doch noch relativ entspannt dafür, dass du einen Freund hast und dich jetzt in einen Jungen verguckt hast, einen neuen. Ja, sehr eigentlich. Also, ist denn da schon ein bisschen eher tote Hose zwischen dir und deinem Freund? Ja, schon so zwei Monate oder so. Das heißt, du musst jetzt ein bisschen in dich gehen und überlegen, will ich Jacqueline, will ich es? Was will ich und mit wem will ich es? Ne? Das ist die Frage jetzt. Ja, aber da sieht man mal, was draus wird, wenn junge Mädchen einfach blitzen, ne? Aber war echt, weil leider meine Freundin diese Nummern gelöscht hat und aber der eine aus dem Auto die Nummer von ihr genommen hat, hat sich leider nicht mehr gemeldet irgendwie. Er sagt, er wollte nächsten Tag anrufen. Ach so, du hast ja keine Möglichkeit. Halt, das heißt, du hast gar keine Möglichkeit, ihn selbst anzurufen. Nein, habe ich ja nicht. Ich weiß nur, dass er im Märkischen Kreis wohnt. Ach so. Das weiß ich, aber sonst weiß ich eigentlich. Aber er könnte sich bei euch ja melden, eventuell. Ja, er könnte seinen Kollegen fragen nach der Nummer meiner Freundin und könnte ihn anrufen und nach meiner Nummer oder so fragen. Oder verstehe. So, ja, also das heißt, das ist ja ein heißer Fall. Wir werden mal am Ball bleiben und mal gucken, was daraus wird, okay? Okay. Jacqueline, schöne Grüße an die Freundin. Mach ich. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Freie Themennacht hier bei uns. Und das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Helga ist dran und Helga ist 63 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Helga. Um was geht es? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, meine Mutter ist heute Morgen verstorben, um 10:15. Und jetzt geht es darum, hauptsächlich, weil meine Mutter soll anonym beerdigt werden, ja. Mhm. Und mein ältester Sohn rief mich heute Abend an und fragte, wie das wäre mit der Beerdigung und so. Und dann sagte der, da habe ich ihm gesagt, dass wir dann für die anonyme Beerdigung wären. Und dann sagte er, so ein Scheiße, ich möchte ja die Oma, die war so lange bei uns, ich möchte gerne, dass ich ans Grab gehen kann. Mhm. Und das geht bei uns aber um ein Finanzielle, weißt du. Ja, wie hat die... Fragen wir erstmal noch ein bisschen weiter nach vorne. Wie alt ist deine Mutter geworden? 83. Im 3. Januar warst du 83 geworden. 83. Ja. War sie schwer krank zum Schluss? Ja. Sie hat nichts mehr essen können, ne? Nur noch Babynahrung zu sich genommen. Ja. Ne? Sie ist zu Hause gestorben? Ja, bei meinem Bruder hat die gewohnt, gegenüber, hat in die Wohnung gehabt. Ne? Warst du dabei, als sie gestorben ist? Nee, leider nicht. Nein, leider nicht. Wir sind 10:15 gestorben, wir waren so um 2:30 bei meinem Bruder. Am Nachmittag dann erst. Ja. Ich bin rübergegangen, habe mich aber verabschiedet von ihr. Ich habe ihr nochmal über die Wangen gestrichen. Wie kam das, dass ihr dann erst um 2:30 dahin gefahren seid? Ja, weil mein Sohn hat dich vorher frei gehabt und der wohnt in Altürk. Ach so. Und ihr wohnt entsprechend? Ich wohne in Höhenberg. Ah ja. Und mein Sohn wollte auch mitkommen zur Oma. Da habe ich dem Chef angerufen und habe gesagt, ob der nicht ein bisschen früher frei hatte, sowieso schon ein bisschen früher frei gekriegt. War die Oma denn bis zum Schluss noch so richtig fit bei Bewusstsein? Nee, das nee, nicht mehr. Nee. Wir waren vor 14 Tagen schon mal da gewesen. Da hat sie den Guido für den Kalli angesehen, für meinen anderen Sohn. Ne? Ach so. Und hat sie gesagt, ach Kalli, sagt mein Sohn noch, ja, Oma passt schon, ne? Weil der so ähnlich aussieht. Ne? Da haben wir noch gesagt, na gut, dann habe ich sie angesprochen, sag ich, Mama, und hat sie mich ja nicht mehr erkannt, hat sie dann nur rübergeguckt und dann wieder nach der Decke. Ne? Würdest du denn sagen, dass deine Mutter, natürlich ist man immer traurig, wenn jemand stirbt, ja, auch wenn jemand im hohen Alter stirbt, aber dennoch würdest du sagen, das ist eigentlich eine Erlösung für sie jetzt? Ja, drin? auf jeden Fall, ja klar, sicher. Mhm. Weil sie konnte nichts mehr bei sich sparen, hat nur noch bei Babynahrung bekommen und konnte nichts mehr bei sich sparen. Ja. Aber das Einzige, wo mich jetzt ärgert hat, mein Sohn sagt, weil die jetzt anonym beerdigt wird, man kann nicht mehr am Friedhof gehen. So, ja, da will ich jetzt zu fragen, hat denn deine Mutter dazu, als sie noch bei Bewusstsein war und klar bei Verstand, sich geäußert? Hat sie einen Wunsch ausgesprochen, wie sie beerdigt werden möchte? Nee, sie hat eigentlich gesagt, also mir ist ja, von mir aus könnte mich in eine Mülltüte reintun und dann in den Container reinschmeißen. Hey, so war sie drauf. So war sie drauf, ja. Dann sagt mein Bruder, also das wäre ja auch billigste, wenn ich hier lebe vom Sozialsatz, also im Sozialsatz, und ich will eine kleine Rente nur von meinem Mann. Also für euch wäre jetzt das die billigste Lösung, eine anonyme Beerdigung. Ja, genau. Und der Sohn will es nicht. Mein ältester Sohn ist da strikt hier, ne? Man könnte nicht mit Oma am Grab und machte mir Vorwürfe, ich höre einfach auf. Wie stehst du denn dazu, dass es dann so keine Stelle gibt, wo man hingehen kann und sie besuchen kann? Ja, ich habe ein Bild von meiner Mutter hier. Und wenn der Sterbetag ist, ich habe das auch von meinem Mann, der ist ja auch vor 24 Jahren gestorben, ne? Und da habe ich auch, wenn der Geburtstag hat und wenn der Sterbetag ist, dann stelle ich immer eine Kerze auf und stelle das neben dem Bild an, ne? Und so würde ich das auch von meiner Mutter machen. Aber der Mann ist nicht anonym beerdigt. Nee, mein Mann war nicht normal. Der war normal. Ja, also ich höre jetzt daraus, dass du nicht viel Geld hast und dein Bruder auch, dass ihr nicht so... Doch, er ist selbstständig, aber bei dem bleibt alles hängen. Ne? Eben weil ich nicht kann, ne? Und die Kinder auch nicht, die sind auch verschuldet und so also weiter. Also der Bruder hätte eigentlich die Kohle, aber er sagt, ich mache es nicht, weil mir alles hängen bleibt. Nein, nicht deshalb nur allein, denn sie hat einen Pfleger gehabt, wie sie noch in einer anderen Wohnung gewohnt hat, ne? Und er hat sie total beschissen immer, hat auf der ihren Namen gekauft. Jetzt hat mein Bruder so viel Schulden. Ach so. Der also auch noch begleichen muss an die also die Neckermann und Quelle oder weiß ich nicht alles. Verstehe, ne? Also de facto ist da kein Geld. Ja. Hat denn dein ältester Sohn Kohle, wenn er... Auch nicht. Nein, das ist es ja, wo ich mich drüber ärgere, weil ich nicht mal einfach den Hörer auf, weil ich Gerade heute auch in den Schmerz. Ja, ne? Eben, genau. Da, eben, das genau. Dann auch noch dazu. Ne? Ja, genau, das ist es. Sagen wir mal, ich bin da nicht informiert. Was für einen großen Unterschied macht das, wenn man anonym beerdigt wird? Wie viel kostet das? Ja, was kostet das andere? Das würde der Satz von der Krankenkasse, also würde das reichen. Ach so, das heißt, ihr braucht dann gar nichts zahlen? Nee, also nicht viel, nur ein paar Mark für die Überführung oder weißt du, von dem einen Ort zum anderen, von Hürth, die wird nochmal untersucht, ne, von einem anderen Arzt, heute Morgen von ihrer Hausärztin untersucht worden, aber die wird dann nochmal von einem Arzt untersucht. Weißt du, was meine Meinung ist, wenn du sagst, dass die alte Frau da überhaupt gar keinen Wert drauf gelegt hat, sie hat gesagt, mir ist es völlig egal, was genau. So, und wenn die Tochter und der Sohn sich auch einig sind, wir beerdigen die Mama anonym, dann finde ich das auch in Ordnung. Ja, mein Bruder, ne? Mein Bruder und ich. Und das meine ich und jetzt, ja. Und mein jüngster Sohn, der sagt, ist doch egal, sagt er, ne? Und wir denken so an die Oma. Wenn jetzt dein ältester Sohn unbedingt das gerne haben möchte, dann müsste er auch sagen, okay, dann bezahle ich das. Ja, der Meinung bin ich auch. Ja. Das hab ich mir auch gedacht. Ja. Ne? Also irgendwie ist es ein bisschen gemein, finde ich, von deinem ältesten Sohn. Ja. Jetzt da so noch eine Zwietracht irgendwie. Ja, und vor allen Dingen, weißt du, wenn der jetzt in dem Schmerzmoment gerade heute, wo das passiert ist, und dann schmeißt er einfach den Hörer auf. Weißt, ich kann noch nichts dazu. Ich würde meiner Mutter gerne eine große Beerdigung machen und alles, aber ich kann es finanziell nicht. Ich lebe selber im Sozialsatz. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem ältesten Sohn so ein an sich? An für sich gut. An sich gut. Ja. Wurde denn vorher in den letzten Monaten auch schon mal über dieses Thema gesprochen in der Familie? Was machen wir, wenn die Oma stirbt? Nee, eigentlich nicht mehr. Das war schon so abgehakt, dass man das irgendwie so machen, ne? wie besprochen. Ne? Also ich kann nur sagen, dass ich das auch nicht schön finde von deinem ältesten Sohn. Und wiederholen nochmal, dass ich es in Ordnung finde, wenn ihr das so durchzieht, weil es auch der Wille der Verstorbenen ist. Ja, eben, genau, fand ich auch. Ne? Ja. Und ich kann nicht schlafen, ich muss den Domian anrufen, weil das sehe ich ja jeden Abend. Ja. Ne? Ich bleibe extra immer länger, und wenn ich mal einschlafen soll, ich habe den Wecker gestellt, damit ich so kann. Ich habe noch eine Frage zu dem Prozedere, Helga, mit der anonymen Beerdigung. Ja. Weiß man denn da als Angehöriger ungefähr, so auf der Wiese liegt die Oma? Nein, auch gar nichts. Nein. Gar nichts. Ich wollte sie erst einäschern lassen, ne? Ja. Und da hat er mir uns von, also hat der Beerdigungsinstitut hat gesagt, also wir sollen das nicht machen, das wird zu teuer. Weil erst wird das dann verbrannt und dann kommt das in eine Urne und die Urne kommt dann irgendwo noch hin. Und so wird das nur in den Sarg reingetan und mit dem Sarg wird sie dann beerdigt. Ne? Irgendwo. Und du weißt gar nicht, auf welchem Friedhof? Doch, am Friedhof schon, aber nicht auf welcher. Wo? Aber der Friedhof ist dir bekannt. Welcher Friedhof? Ja, in Hürth. Aber du weißt nicht, an welcher Stelle auf dem Friedhof. Genau, so war das. Also Helga, wie gesagt, ich bin da deiner Auffassung und hoffe, dass dein großer Sohn sich da auch ein bisschen jetzt am Riemen reißt. Ja. Von meiner Seite aus mein Beileid für dich und deine Familie. Ja, und hoffentlich kriegt ihr wieder einen Frieden auch wieder zustande. Entschuldige, du und dein ältester Sohn. Ja. Alles Gute. Ja, ich danke. Tschüss, Helga. Tschüss. Ich bin jetzt verbunden mit Kai. Hallo, Kai. Mahlzeit? Bist du Nachtarbeiter? Nee, aber... Man sagt so. 19 Jahre alt. Ja. Um was geht's, Kai? Alkohol und Zustände. Alkohol und? Angst. Erzähl mal, trinkst du viel Alkohol? Viel ist gar kein Ausdruck mehr. Wie viel? Ja, ich fange meistens in letzter Zeit, also das ist jetzt letzten zwei Wochen, ist das jetzt Standard bei uns, oder besser gesagt bei mir, 7 Uhr kommen sie alle, dann gehen wir nach Plus und dann Stübchen. Also Bier, Schnaps, wird eingekauft? Ja. Was hauptsächlich, Bier oder Schnaps? Bier. Das ist reines Bier. Lebst du alleine? Ja. Und wer sind wir? Das sind das Kumpels? Irgendwie Saufkumpanen? Im wahrsten Sinne des Wortes. Die sind alle arbeitslos. Und die kommen morgens um 7 Uhr schon zu dir? Ich stelle mir vor, dass der Säufer eigentlich morgens um 7 Uhr noch mit schwerem Kater im Bett liegt. Naja. Das ist bei euch nicht so. Das ist bei uns nicht so, weil wir saufen. Irgendwann um 16 Uhr sowas sind alle Sternhage voll. Ach so. Irgendwann schlafen und dann. Erstaunlich, dass wir beide jetzt noch miteinander telefonieren dann. Dass du jetzt wach bist. Tja, ich bin ja nicht besoffen, weil ich ja keine Kohle mehr habe. Du hast jetzt nichts getrunken? Mhm. Mhm. Wie viele Leute sind das? Das sind immer maximal 4 bis 5. 4 bis 5 Leute. So, dann geht ihr zu Plus und wo auch immerhin, kauft euch den Kram, geht dann zu dir nach Hause. Ja. Und zischt euch dann den das Bier rein. Genau. Was macht ihr währenddessen? Labert? Läuft Musik? Was passiert? Ja, wir labern ein bisschen. Haben Musik dabei. Und das war's? Das war's. Mhm. Aufregendes Leben. Beschissenes Leben. Beschissenes Leben. Wobei ich vorher nämlich immer so, weil 2 Wochen lang vom Sozialamt gibt's ja immer so die netten Arbeiten für 2 Mark. Mhm. Da war ich jetzt auch nicht arbeiten. Jetzt haben sie mir wahrscheinlich die Kohle gekürzt. Jetzt darf ich da erstmal morgen hintigern. Mhm. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Das fängt genauso alles an wie mit meinem Vater. Und der war oder ist auch Alkoholiker? War oder ist, ich habe jetzt keinen Kontakt mehr mit, zu, ja. Also mit ihm. Die Leute, mit denen du sollst, sind das auch Leute in deinem Alter oder ältere? Das sind ältere, so 23 bis 27. Mhm. Mhm. Du bist 19, habe ich gerade gesagt. Wie lange läuft das jetzt schon so exzessiv? So wie du es gerade beschrieben hast. Also jetzt läuft das so lange, seitdem ich hier wohne. Letztens die mit den Kollegen, davor war es im Heim und davor war es mit meinem Vater. Wie lange wohnst du denn da schon? Wie lange ich jetzt hier wohne, das ist jetzt circa ein halbes Jahr. Halbes Jahr. In der Stadt. Und auf Alkohol bist du wie viele Jahre schon? Seitdem ich 13 bin. Mhm. Auch animiert durch den Vater? Ja, weil der hat mich dann immer zur Bude geschickt. Mhm. Mit damaligen Kollegen aus Bochum. Dann durften wir erstmal für irgendwas zu saufen holen an der Bude. Mhm. Das heißt, im Prinzip hat der Vater dich zum Alkoholiker gemacht, kann man sagen. Denke ich mal, ich weiß es nicht. Das hört sich jetzt so, für jemanden, der nicht trinkt, da kann man sich gar nicht richtig sowas drunter vorstellen. Da gehen 4 Leute in den Supermarkt und kaufen sich Bier. Wie viele Flaschen Bier trinkst du denn am Tag? Tja, es kommt ganz drauf an, wie viel Geld es ist. Wir haben manchmal, teilen wir uns 2 Paletten. Das ist, weiß nicht, eine unbestimmte Zahl, man zählt das nie wirklich mit. Man trinkt einfach das, man trinkt die Dose aus, schmeißt die Mülleimer, macht die neue auf. Das geht die ganze Zeit so. Weil du weißt gar nicht mehr, das können so viele sein, dass du gar nicht mehr zählst. Also wenn ihr genug Geld habt, also wenn genügend Bier da ist, trinkst du wirklich bis zur Bewusstlosigkeit quasi. Ja, also mit einem Kollegen, also ich und mein Kollege, wir haben mal 100 Dosen geholt und die haben dann 2 Tage Zeit gemacht. Hast du eine Schulausbildung? Hast du einen, ja, einen Schulabschluss gemacht? Einen Abschluss habe ich. Was für einen Abschluss? Hauptschule. Und seitdem ist aber nichts passiert, keine Ausbildung? Doch schon, aber doch, durch die Stellen, weil ich habe ja damals, hatte ich mal zuerst in Bochum gewohnt, dann in Gevelsberg, dann kam ich ja durch den Stress von meinen Eltern, bin ich ins Heim gegangen. Dann hatte ich da eine Dachdecker-Ausbildung, jetzt erst die Schreiner-Ausbildung war das. Ja. Die musste ich aber aus Grund wieder eines Wohnungswechsels, weil ich aus dem Heim rausgeflogen bin, weil ich da auch schon wieder zu viel gesoffen habe. Verstehe. Also im Klartext angefangen, aber keine Berufsausbildung abgeschlossen. Hast du denn schon mal versucht, durch deine eigene Initiative von dem Alkohol wegzukommen? Na, das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber es ist verdammt schwer. Mhm. Das heißt, du hast es noch nicht versucht, oder wie? Ich habe schon versucht, aber dann kommen die netten Sprüche von Kollegen, die sagen, ja komm, einen kannst du ja dann trinken. Und, und wenn also du noch einen, total, weiß ich nicht, wenn du einen trinkst, ist die Gefahr irre groß, dass es dann noch weiterläuft. Ja. Also du kannst nicht sagen, ich mache das kontrolliert und trinke jetzt mal 1-2 Dosen Bier und dann ist es gut. Das geht nicht. Mhm. Das geht natürlich auch nicht bei deinem Leben, was du führst, weil das ja nur darauf organisiert ist, zu saufen. Das ist ja, findet ja, gar nicht anders mehr statt als saufen. Ja, ich merke das ja schon, weil, wie gesagt, jetzt keine Kohle vom Sozialamt drauf. Jetzt haben wir wahrscheinlich das ganze Geld gestrichen. Mhm. Das heißt, die Miete wird nicht überwiesen, meine Schulden werden nicht abgebaut. Wie viele Schulden hast du? Also ich hatte 1200 und jetzt im Juli sind sie fertig, ich zahle die immer mit 50 Mark ab im Monat. 1200 Mark? Euro. Euro. Mhm. Wie viele Stunden bist du jetzt relativ nüchtern? Also seit 3 Uhr sowas, 3, 4 Uhr. Wie fühlst du dich jetzt? Bist du jetzt schon fickerig und willst eigentlich, bist schon scharf drauf, was zu trinken? Also wenn du auf meine Hand guckst, dann... Mhm. Die Vorstellung, dass du morgen wahrscheinlich auch nichts trinken wirst können, was löst das für Gefühle in dir aus? Einerseits gut, andererseits, naja, das Gute ist ja, wie gesagt, morgen bin ich ja nicht zu Hause, da bin ich bei meiner Freundin und schlaf da. Wo? Wo bist du? Bei der Freundin? Hm? In? Jetzt habe ich nicht verstanden. Ich, in was? Nein, ich dachte... Du bist morgen bei der Freundin. Letztes habe ich nicht verstanden. Genau. Und da kann ich zum Glück nicht laufen. Es wird nicht anstrengend werden, aber... Aha. Das heißt, du hast eine Freundin? Hm? Und es gibt es denn schon mal so Tage, wo du nichts trinkst? In der letzten Zeit? Oder war es eigentlich jeden Tag so? Also in letzter Zeit ist es wirklich permanent. Mhm. Wie geht denn deine Freundin damit um, dass sie so einen Alkoholiker zum Freund hat? Tja, sie geht andauernd fremd. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen schon? Also im Februar sind es ein Jahr. Mhm. Wohnt ihr weit auseinander, ihr beiden? Ja, ja. Ja. Sie trinkt gar nichts oder wenig? Ja, sie trinkt nur Mixed-Wee und sowas. Mhm. Schimpft sie nicht mit dir? Gibt's keinen Streit, keine ständigen Spannungen, wenn du... Doch. So, ja. Das gibt's auch. Mich wundert, dass sie... Ja? Dann im besoffenen Kopf spreche ich dann eigentlich nur, dass er anderen fremd gegangen ist, mir das nur verheimlicht hat. Und dann meint sie irgendwie, ja, bla bla bla, beim Sex, das ist mir viel zu anstrengend und du meinst Brust nicht voll und mhm. dies und das. Mich wundert, dass sie überhaupt noch bei dir ist. Das bewundere ich auch. Ja, ich bewundere es eigentlich gar nicht mehr so. Ich wundere mich darüber, dass sie noch bei dir ist. So Kai, jetzt bist du mit deinen 19 Jahren richtig in der Scheiße, ne? Kann man sagen. Das kann man laut sagen. Also richtig in der Gosse hängst du. Hm. Und wenn du genau so weitermachst, wie du es jetzt machst, bist du in ein paar Jahren völlig am Ende. Und auch nicht mehr fähig, dich selbst herauszuziehen. Das heißt, irgendwas muss jetzt passieren. Jetzt, wo du selbst auch noch entscheiden kannst, ja? Ich möchte mein Leben verändern. Würdest du das wollen? Würdest du sagen, okay, ich versuche jetzt einen radikalen Neuanfang, ich mache jetzt einen Entzug, ich gehe in eine Klinik? Aber wie, weiß ich nicht, wie soll man sich das vorstellen? Ich lebe vom Sozialen und ich muss die Wohnung finanzieren. Das Geld muss irgendwie reinkommen. Ja, da gibt es Modelle für, wie man das organisiert. Da wird man dir schon behilflich sein. Wenn du sagst, ich bin Alkoholiker, ich bin akut gefährdet, ich will in einen Entzug, ich will in eine geschlossene Abteilung, dann gibt es Möglichkeiten, dass man das alles organisiert mit deiner Wohnung, Sozialhilfe und so weiter. Würdest du es wollen, wenn man es dir anbietet? Auf jeden Fall, weil ich muss aus dem Scheißdrecksloch raus. Ich habe mir vorgenommen, zum Bund zu gehen, hatte ich auch Bewerbung geschrieben, damit ich da einen vernünftigen, also ich wollte ja Realschulabschluss machen, dann da beim Bund eine Ausbildung, Führerschein, und dann wahrscheinlich dann auch, wenn es klappt, wenn ich meinen Realschulabschluss habe, dann auch Berufssoldat werden. Ah, also richtige, klare Pläne hast du vor dir. Pläne schon. So, die Pläne kannst du dir natürlich alle von der Backe kratzen, aber wirklich alle, wenn du so weitermachst wie bisher. Dann bist du vielleicht sogar irgendwann obdachlos und pennst unter Brücken. Das habe ich schon hinter mir. Ja, und irgendwann ist das so schlimm, dass du wirklich nicht mehr die Kurve kriegst. Jetzt glaube ich, du bist jung genug noch und auch noch klar genug. Jetzt könntest du noch kriegen die Kurve. Ich kann dir das nur eindringlich sagen. Du bist, wie du das jetzt geschildert hast, du bist wirklich ein absolut abhängiger, ein absoluter Alkoholiker. Du sitzt völlig im Dreck. Und wenn du so weitermachst, machst du dein ganzes Leben, deine ganze Zukunft völlig kaputt. Völlig kaputt. Deine Gesundheit, deine Zukunft. Das ist wahr. So. Und jetzt möchte ich, dass du gleich dran bleibst. Und mit meiner Psychologin redest. Aber keine Sorge, nicht aus psychologischen Gründen oder so. Sondern die Anna, das ist meine Psychologin heute, die wird dir jetzt gleich haarklein erklären, wie das geht mit Entzug und was man da alles so machen muss. Ja gut. Okay? Okay. Letztendlich kann es dir keiner einreden und einquatschen, Kai. Ich auch nicht und auch meine Psychologin. Mann, das muss von mir auskommen. Das musst du kommen. Ich kann dir nur meine Meinung sagen, meine Psychologin kann dir so erklären, wie man das anstellt. Den letzten Tritt, den musst du dir selbst in den Hintern geben. Wenn du für dein Leben was machen willst. Stimmt. So, du legst auf, Anna ruft dich zurück. Und ich wünsche toi toi toi und würde gerne mit dir irgendwann nochmal reden. Ja gut. Vielleicht in einem Dreivierteljahr oder so, dass du mir sagst, pass auf, Domian, ich bin der und der von damals. Ich habe das und das gemacht, ich habe es geschafft. Dann wäre ich stolz und würde mich sehr freuen für dich. Okay, und dann nochmal ein gutes Lob an dein ganzes Team und an deine Sendung. Dankeschön. Jeden Abend. Dankeschön, Kai. Leg bitte auf, wir rufen gleich an. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Stefan. Abend. Guten Abend, 21 Jahre alt. Ja. So, du hast mich angerufen. Ja. Weswegen? Ich muss erstmal meinen Leib klagen. Erzähl. Und zwar, also, Ich bin also bisexuell und habe mich in einen Kumpel von mir ziemlich verliebt, kann man so sagen. Während er sich hingegen in meine beste Freundin verliebt hat. Ach du lieber Himmel, geht's vielleicht noch ein bisschen komplizierter? Ja, sie hat sich in meinen besten Freund verliebt. Also, das Hauptproblem ist jetzt, dass du dich in den Kumpel verliebt hast, in der wiederum in deine beste Freundin. Und sie wiederum in jemand ganz anderen. Ja, aber darüber reden wir jetzt nicht hauptsächlich, ne? Wir reden jetzt über dein Verliebtsein zu dem Kumpel. Genau. Was heißt denn Kumpel? Ist das ein Arbeitskollege von dir? Ja, entfernt. Also ich war bei der Bundeswehr und er ist nach wie vor noch da. Und wir haben uns... Bundeswehr? Ich glaube, gestern hatten wir in der Sendung auch so einen Fall, das bei Sodom und Gomorra bei der Bundeswehr. Ist da schon was gelaufen zwischen euch bei der Bundeswehr? Nee, also er war in einer ganz anderen Einheit. Ach so. Ganz andere Kaserne. Nee, ich habe nur halt in einem Laden, wo ich bedient habe zwischendurch, Wochenends, habe ich ihn kennengelernt. Und da habe ich halt erfahren, dass er Bundeswehr ist und so weiter und so fort. Und ja, ich fand also von Anfang an sehr sympathisch, habe mich gut mit ihm verstanden, wir haben uns auch immer gut unterhalten eigentlich. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, hey, da ist viel, viel mehr noch. Und ja. Hey, da ist viel, viel mehr, heißt im Klartext, ich bin scharf auf den. Nicht nur das. Ah. Ich will ihn nicht einfach nur ins Bett zerren, sondern ich würde gerne mit dem Menschen eine Beziehung führen. Ja. Ist der Mensch denn auch ein bisschen bisexuell oder kannst du es dir völlig... Also wie hat es vergessen? Stefan, momentan bin ich hetero, er weiß, was noch wird. Sagt er? Ja. Aha, das kann natürlich stimmen. Es kann aber auch sein, dass er sich so ein bisschen das Eisen im Feuer lassen will, um auf deine Freundschaft und deine Komplimente und all das, was du ihm gibst, nicht zu verzichten. Gut, momentan kriegt er die ja nicht von mir, die Komplimente. Das ist aber eine andere Geschichte, das komme ich später. Also, du hast auf jeden Fall ihm das gestanden, dass du dich verliebt hast in ihn? Ja. Ja, und da hat er dann so darauf reagiert? Seit ersten Moment, Stefan, du, ich habe mich in die Nadine verknallt, also das ist meine beste Freundin. So, jetzt ist es allerdings so, dass er mir sein Leid klagt, dass er Nadine nicht kriegt, weil sie ihn ja überhaupt nicht haben will. Das heißt, ich höre mir momentan schon so morgens um 7, wenn bei ihm wecken ist, fängt er schon an zu lamentieren, so ruf mich doch mal an, ah, mir geht's so scheiße, dann rufe ich ihn an. Morgens um 7, dann fängt es um 4:30, wenn er Dienstschluss hat, geht es wieder weiter so und zwischendurch schon noch ein paar SMS. Immer also er weint sich bei dir aus, dass er Nadine nicht bekommt? Ja. Und das kann er bei dir auch? Ja, weil ich bin einfach zu gut für diese Welt, was sowas betrifft. Was bist du? Da bin ich einfach viel zu gutherzig. Naja, so ganz selbstlos bist du ja auch nicht in dem Bereich, weil du möchtest ihn ja vielleicht auch dadurch an dich binden, ne? Indem du ihm jetzt erstmal das offene Ohr schenkst. Und hast ja natürlich auch die Hoffnung, dass sich vielleicht da noch irgendwas verändert bei ihm zu dir hin. Ja, aber eigentlich habe ich schon ziemlich tief begraben, diese Hoffnung. Weil, er kommt jeden Samstag eigentlich zum Kaffeetrinken vorbei. Aber schon länger Zeit so halten einfach. Und er rückt halt von mir, rückt dann also immer dick die Abfuhr, dass er eigentlich mal begreifen soll, dass er sie nicht kriegen kann. Und dass ich langsam leid bin, mir sein Leid anzuhören. Aber er begreift es halt nicht. Und mittlerweile ist es auch schon so, dass Nadine schon dann kommt und sagt, Stefan, mach was, der nervt. Gut, das habe ich jetzt verstanden. Was ist jetzt für dich das aktuelle Problem? Das aktuelle Problem, dass du ihn nicht kriegst? Das aktuelle Problem ist halt, dass ich momentan die beiden einfach bei mir ausfallen andauernd. Anstatt dass sie einfach so sagt, Junge, lass mich endlich in Ruhe, oder er es einfach aufgibt, weil ich mach dann und tu, guck, dass die beiden zusammen ins Kino kommen, was auch immer. Und sie kriegen es, also er kriegt es nicht. Also du bist genervt, dass sie beide bei dir ausheulen und aber für dich letztendlich dabei nichts rumkommt. Ja, sowieso nicht. Ja, dann machst du nicht mehr. Das kann ich nicht, das ist ja mein Problem, weil da bin ich einfach zu gutherzig. Ach, das ist auch nur Unsinn. Irgendwo ist natürlich auch mal eine Grenze. Irgendwo ist eine Grenze. Und wenn du ihm einfach diese Grenze zeigst, hier, ich bin zwar dein Freund, aber du kannst dich nicht endlos jetzt hier an mich ranklammern. Vor allen Dingen nicht in der Situation, die aussichtslos zu sein scheint mit Nadine. Was willst du denn noch hören? Ich kann auch nichts dran ändern. Also da kannst du doch eine klare Grenze ziehen. Das habe ich ja schon mehr als einmal probiert. Nur du hast es noch nicht klar genug gemacht. Irgendwie hat der junge Mann das noch nicht kapiert. Ja, nur dann ist wiederum die Sache, dass er dann wieder anfängt, dass für ihn das Leben dann so keinen Sinn hätte. Und im Endeffekt damit nicht droht, aber nur wie er mit dem Gedanken spielt, sich selbst sein Leben zu beenden. Ja. Da würde ich mich erst gar nicht großartig von beeindrucken lassen. Das sind auch sehr plumpe Erpressungsversuche, um Aufmerksamkeit zu schüren. Und wenn jemand so zu mir herantreten würde, nach dem Motto, wenn du dich nicht mit mir beschäftigst, dann bringe ich mich um, würde das in mir wirklich, also alle Abwehrreaktionen in Gang setzen. Ja, es ist ja nicht, dass ich mich mit ihm beschäftige, darum geht es ja, sondern es geht darum, dass jemand da ist, der ihm versucht, begreiflich zu machen, warum es so ist. Weil solange er es nicht begreift, ist er am Boden zerstört und tief deprimiert. Ja, da muss er halt am Boden zerstört sein und tief deprimiert. Was willst du denn machen? So, darüber müssen wir jetzt nicht weiter reden. Da muss ihm einfach eine klare Grenze setzen, wie ich es gerade sagte, und dann ist es gut. Aber ich vermute ja doch noch irgendwas anderes dahinter, dass du dir doch noch Hoffnung machst. Das auch, ja, weil es ist einfach... Weil wenn du jetzt zu hart ihm gegenüber auftrittst, verspielst du natürlich auch deine eigenen Chancen völlig, ne? Ja, das ist auch das Problem, weil ich bin seitdem ich halt auch jetzt ihn, sagen wir mal, nicht, als ich ihm das gesagt habe seitdem und als er es nett, aber höflichst abgelehnt hat, um es mal so auszudrücken, ist halt bei mir, bin ich ja so, schlaf kaum nachts noch, weil ich nicht kann, weil ich einfach schlaf ein, denk an ihn, wach auf, denk an ihn. Da haben wir's. Wach nachts auf, denk da an haben ihn. Was. Sitze da und kann, also wirklich irgendwie fast schon unfähig, noch irgendwas anderes zu tun. Also, ich würde sagen, dass die beste Lösung, die beste Verhaltensweise im Moment wäre, einen kräftigen Schritt zurückzugehen. In jeglichem. In jeglichem. Also was deine eigenen Gefühle ihm gegenüber anbelangt, aber auch deine Rolle da als Kuba-Kastenonkel. Einen ganzen Schritt zurück. Ich bin sicher, dass es dich viel, viel mehr entspannen wird und ihm auch klar wird, mit dem Stefan kann ich auch nicht alles machen. Dass der auch mehr Respekt vor dir bekommt. Ja, Respekt hat er ja vor mir. Ja, nicht richtig. Nicht richtig. Sonst wird er sich nicht so verhalten dir gegenüber. Ich weiß nicht, ob ich das kann, weil ich kann fast sagen, ich bin irgendwie schon süchtig nach ihm irgendwie. Gut, aber dann musst du dich halt, dann musst du ich dich dann, ja, dann, ja, ja, dann, ja, ich weiß, ist mir schon klar, aber dann musst du halt dich disziplinieren. Das ist halt, sowas geht nur mit Disziplin. Sowas geht immer nur schmerzhaft. Da gibt es nicht so die super tolle, das super tolle Rezept von außen, mach dieses und dann geht es dir gut und alles ist in Butter, so geht es nicht. Wenn ich dir sage, geh einen Schritt zurück, heißt das für dich, das ist schmerzhaft. Aber auf Dauer gesehen ist es für dich besser. Du wirst ausgesogen, wirklich wie, mir fällt jetzt das richtige Bild nicht an. Ja, ich kann unverfolgen, was du meinst, nur ich weiß nicht, wie gut es dann für mich ist, weil Enttäuschung und Schmerzen hatte ich genug die letzten 3-4 Jahre. Ja, aber was hast du denn im Moment? Im Moment hast du nur Nerverei. Ja, gut, Nerverei, aber ich... Du hast vielleicht die Chance, dich ein bisschen mehr auf dich zu besinnen, was will ich, und du hast auch die Chance, ein bisschen Abstand zu diesem Mann zu gewinnen, der dich ja offensichtlich nicht will als Geliebten. Ja, es ist nur wie dieser Rückschlag mal wieder. Klar, du bist 21. Was meinst du, wie viele Rückschläge du in deinem Leben noch erfahren wirst? Oh, reichhaltig. Reichhaltig, oh ja. Ja, du musst halt eine Steh-auf-Männchen-Mentalität muss man entwickeln, wie wir alle letztendlich. So, mein Lieber, ich habe alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ja, ich denke dann auch. Also jetzt. Ich hoffe mal, dass ich das irgendwie hinkriege. Bisschen Power. Chaka, in die Soße. Was? Chaka, packen wir es an. So, ganz genau. Alles Gute. Ja, ich danke dir. Wiederhören. Wiederhören, tschüss. Tschüss. 1.33 Uhr und 24 Sekunden, eine kleine Pause. Nur 34 und 10 Sekunden, jetzt Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht, das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Monika, 22 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Monika. Dein Thema. Ja, also es geht bei mir um meinen Freund, der kann mich nicht befriedigen. Und ich bin jetzt mit dem 1,5 Jahre zusammen und wir haben alles Mögliche versucht und funktioniert halt nichts. Wie ist denn so eigentlich euer Sex? Ist der traditionell, ist das so ein Blümchensex oder probiert ihr schon viele Sachen aus? Ja, also wir haben alles Mögliche schon ausprobiert. Also eigentlich dieser traditionelle Blümchensex halt. Und das war eigentlich überhaupt nichts für mich. Und dann auch so Fesselspielchen. Aber es hat letztendlich auch alles nichts gebracht. Mhm. Das heißt, du hast in diesen anderthalb Jahren noch nie einen Orgasmus gehabt? Nee. Hast du überhaupt schon mal in deinem Leben einen Orgasmus gehabt? Schon ganz oft, ja. Schon ganz oft? Bei der Selbstbefriedigung, ja. Aha, das machst du also. Ja. Das ist ja schon mal eine wichtige Voraussetzung, finde ich. Ich hatte jetzt die Sorge, dass du das vielleicht auch nicht machst. Doch. Ja. Weiß dein Freund das? Redest du mit ihm ganz offen darüber? Also ich habe es ihm neulich gesagt, aber er glaubt es mir nicht. Er glaubt es dir nicht? Also dass ich es mir selber mache, glaubt er mir nicht. Wie, dass du zwischendurch auch masturbierst, das glaubt er nicht? Ja, genau so ist das. Warum? Also er meint es, würde ich nur so sagen. Das verstehe ich gar nicht. Warum glaubt er das nicht? Ja, weiß ich nicht. Du hast ja sicher eine Vermutung. Nach dem Motto, weil er so ein toller Hecht ist, das kann gar nicht sein, dass die Monika dann auch noch nebenher was macht, so? Wahrscheinlich, ja. Also weiß er das nicht, dass du noch keinen Orgasmus hattest mit ihm? Doch, doch, das weiß er. Also wir sprechen da auch drüber und ja, aber letztendlich passiert nicht wirklich was. Eben, so hatte ich es eigentlich auch verstanden am Anfang. Deshalb bin ich so verwundert, dass er nicht glaubt, dass du zwischendurch auch deinen Spaß mit dir selbst hast. Nee, also das glaubt er mir nicht. Hast du ihm das denn schon mal vorgeführt, wie du dich selbst befriedigst und wie du das machst? Nee, das habe ich nicht. Das wäre doch vielleicht mal ein guter Trick. Ja, das traue ich mich aber nicht. Warum nicht? Ja, weil in meiner Fantasie ist das halt irgendwie, weiß ich nicht. Also ich habe auch irgendwie Probleme mit mir selber, also ich komme nicht wirklich mit mir klar. Ich weiß auch nicht wirklich, was ich bin, ob ich jetzt nur bi oder homo oder weiß ich nicht bin. Ach so. Also ich habe auch schon, also nicht wirklich eine Beziehung mit einer Frau gehabt, aber ich habe halt auch mit einer Frau schon was gehabt und da hatte ich einen Orgasmus. Mhm. Hattest du denn vor deinem Freund, mit dem du jetzt anderthalb Jahre zusammen bist, hattest du da auch Männerbeziehungen? Nee, noch gar nicht. Das ist mein erster Freund. Ach so, das heißt, du hast noch nie mit einem Mann einen Orgasmus gehabt? Genau so ist es. Mhm. Aber das könnte ja sehr, sehr, sehr gut darauf hindeuten, dass du eigentlich gar keinen Bock auf Männer hast. Wahrscheinlich, ja. Na, guck mal, ist ja interessant, du hast mit dir selbst einen Orgasmus. Du hast mit dir richtig selbst guten Spaß und den einzigen Orgasmus mit einem anderen Menschen, den du hattest, das war mit einer Frau. Ja, genau. Mhm. Findest du denn Männer an sich oder jetzt im Speziellen deinen Freund, findest du den geil? Weiß ich nicht wirklich. Bist du denn erregt, wenn ihr miteinander Sex habt? Also es ist meistens so, dass wenn ich da gerade Gefühle entwickle, dass er dann kommt. Mhm. Das heißt, er macht's rundherum nicht richtig, so wie du es möchtest. Ich denke. Mhm. Also ich denke auch, dass ich da noch so eine Blockade im Kopf habe, weil ich bin als Kind, also so in der Schule, mal von einem Lehrer missbraucht worden. Mhm. Was heißt das genau? Was ist da geschehen? Ja, ach, der hat mich immer, der hat mich halt umarmt und hat mir dann gesagt, dass ich meine Hand auf seinen erregten Penis da halten soll. Und letztendlich sollte ich dann ganz zum Schluss, sollte ich ihm auch einen blasen. Und das habe ich dann auch gemacht bis zum bitteren Ende halt. Und irgendwie wird mir halt immer schlecht, wenn ich sowas sehe. Wie alt warst du damals? 12. Und wie oft ist das passiert? Also, dass ich ihm einen geblasen habe, nur einmal. Aber immerhin, diese ganze Verbindung mit ihm, dass du da seinen Penis anfassen musstest und so. Ja, also, weiß ich nicht. Also ich denke, dass das der Grund ist, warum ich nicht... Ich frage gerade, wie lange das so ging. Dauert das ein Jahr oder ein halbes Jahr? Oder? Ja, gut ein Jahr. Gut ein Jahr. Hat das damals jemand erfahren? Hast du es jemandem erzählt? Ja, nach 2 Jahren. Also 2 Jahre später habe ich in der Schule, hatten wir im Unterricht Sexualkunde und da haben wir halt darüber geredet, irgendwie über Vergewaltigung und ja, dann habe ich halt nach dem Unterricht, habe ich meiner Lehrerin gesagt, wie das denn wäre, wenn das jetzt in der Schule passieren würde. Mhm. Ja, und da ist sie wahrscheinlich hellhörig geworden, hat dann darauf reagiert und hat das dann irgendwie da der Schulleitung gesagt und hatten wir auch ein großes Gespräch. Der Lehrer ist dann von der Schule geflogen und naja. Gab es da eine Gerichtsverhandlung auch noch? Nee, überhaupt nicht. Aber er ist von der Schule geflogen? Der ist nur von der Schule geflogen. Und jetzt hast du diese Bilder, die du damals erleben musstest, vor Augen, wenn du mit deinem Freund Sex hast? Kommen die irgendwie immer so ein bisschen hoch? Manchmal. Kommt drauf an, was wir machen. Mhm. Aber das bedeutet doch eigentlich, wenn ich mich da jetzt mal so versuche, in dich hineinzuversetzen, dass du eigentlich deinen Freund, dass sich das doch eigentlich nicht erregen könnte. Oder? Ja, also möglich. Mhm. Aber das musst du doch selbst merken. Bist du irgendwie scharf auf ihn manchmal? Und, manchmal ja. Manchmal ja. Mhm. Mhm. Das kann natürlich jetzt wirklich zwei Ursachen haben. Es kann einmal die Ursache haben, oder vielleicht ist es auch eine Mixtur, ich weiß es nicht. Es kann die Ursache haben, dass du wirklich eher auf Frauen gepolt bist. Es kann aber auch daran liegen, dass es noch eine unverarbeitete Sache aus deiner Vergangenheit ist, eben das, was du geschildert hast. Dass du dich da, aus welchen Gründen auch immer, dass da Blockaden sind, dass du dich nicht so gehen lassen kannst. Das ist sehr schwer zu sagen für jemanden aus der Ferne und für einen Nicht-Fachmann. Ich würde dir dringend raten, diesbezüglich mal für eine Weile, es muss ja keine große Therapie sein, aber dich mal von einem Therapeuten beraten zu lassen. Hm. Dringend. Also da habe ich auch schon drüber nachgedacht und ich habe halt auch ich arbeite in einem Krankenhaus und habe da eine Adresse bekommen, aber da habe ich mich noch nicht wirklich gemeldet. Ja. Wenn du willst, können wir dir gerne auch noch ein paar Adressen in die Hand geben. Vielleicht kann es nicht schaden, wenn man mehrere Anlaufpunkte hat. Ja, das schadet nie. Das schadet, genau. Hat denn das jetzt dann noch eine Frage zu eurer Beziehung? Bringt das eure Beziehung nicht auch unter große Spannung, wenn das alles nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte? Hin und wieder, ja. Also ich habe, also jetzt in der letzten Zeit, also früher habe ich ihm das nicht gesagt. Ich habe zuerst gedacht, ach komm, brauchst ein bisschen Anlaufzeit. Mhm. Und weil direkt beim ersten Mal klappt sowieso nie. Mhm. Und naja, hab halt gedacht, brauchst ein bisschen Anlaufzeit und dann funktioniert es irgendwann, ja. Und irgendwie seit gut einem Vierteljahr frustet mich das dermaßen, dass ich ihm das halt dann auch gesagt habe. Mhm. Und naja. Mich wundert, dass ihn das nicht auch frustet. Das müsste ihn doch eigentlich auch unter, also nachdenklich stimmen oder auch traurig stimmen, dass das nicht so funktioniert. Also er hat mal gesagt, dass Hauptsache er kommt. Ach so einer ist das. Hauptsache er? Ja, genau. Und er kann sich dann überhaupt gar nicht vorstellen, dass du dann auch noch zwischendurch mal ein bisschen onanierst. Das scheint mir aber ein arger Macker zu sein, den du da hast. Kann das sein? Kann sein, ja. Ja. Also ich habe auch schon überlegt, mit ihm Schluss zu machen oder so. Ja, wie ist denn das Gefühl eigentlich zu ihm? Die seelische Verbindung? Also eigentlich, also ich liebe ihn. Bin ich fest von überzeugt. Aber ich finde schon immer schlimm, wenn jemand sagt auf die Frage, was für ein Gefühl hast du, wenn derjenige oder du jetzt in dem Fall sagt, eigentlich liebe ich ihn. Eigentlich ist ja schon immer eine Einschränkung. Ja, genau das ist es halt, weil ich halt keinen Orgasmus kriege. So, Monika, ich finde, dass du dich beraten lassen sollst von einem Fachmann. Finde ich wirklich dringend, auch um für dich einfach Klarheit zu kriegen. Vielleicht auch, was die sexuelle Identität anbelangt. Vielleicht bist du ja wirklich eigentlich viel mehr auf Frauen gepolt. Vielleicht. Aber es wäre sicher gut, wenn du einige Gespräche führen würdest, um auch diese schlimme Sache von damals etwas aufzuarbeiten. Mhm. Leg mal auf und meine Psychologin, die Anna, ruft dich gleich nochmal an. Ja, gut. Alles Gute. Ja, ich bedanke mich. Bitteschön, auf Wiederhören. Ja, tschüss, Domia. Andrea, 21 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domia. Ja, Andrea, guten Morgen. Hallo. Mein Problem ist, ich habe mich in den sehr guten Freund von meinem Ex-Freund verliebt. Aber es ist immerhin dein Ex-Freund. Ja, genau. Und davon einen guten Freund. Genau. Und? Ist es schlimm? Ja. Warum? Weil mein Ex-Freund jetzt verhindert, dass da zwischen uns, dass wir zusammen sein können. Wir waren schon mal 3 Tage, ich war mit denen unterwegs gewesen und dann waren wir 3 Tage zusammen und haben uns da gestanden, dass wir halt Interesse füreinander haben, auch schon seit längerer Zeit und so. Und als mein Ex-Freund das dann spitz bekommen hat, hat er da alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das zu verhindern. Was für Hebel denn? Ja, ist halt zu seinem Freund hin und meinte halt, dass er mit ihm nichts mehr zu tun haben will, wenn wir zusammenbleiben und dass er damit überhaupt nicht klarkommt und so. Und aus lauter Mitgefühl angeblich hat er dann gesagt, okay, dann lasse ich das. Also der, und aber auch gegen seinen Willen. Also dein neuer Geliebter hat dann gesagt, dann lasse ich das gegen seinen Willen. Wie lange bist du denn schon getrennt von deinem Ex-Freund? Ein halbes Jahr und ich war 7 Jahre mit dem zusammen. Oh, 7 Jahre. 7 Jahre? 7 Jahre. 21 bist du ja. Ja. Das ist eine lange Zeit. Ist er auch in deinem Alter? Er ist 3 Jahre älter. Mhm. Und ist das auch eine sehr enge Freundschaft zwischen den beiden Männern? Sind die auch, auch sehr lange schon zusammen? Ja, nicht so unbedingt. Die hatten auch schon mal einen kurzen Cut, auch wegen mir wieder. Also die haben auch erst seit kurzem erst wieder miteinander zu tun, aber die scheinen schon ziemlich eng zu sein, die Freundschaft. Aber war es auch schon sein Freund, als du mit deinem Ex noch zusammen warst? Ja. Das schon. Warum, warum lachst du so? Weil ihr da auch schon... Ja, da hat also da hatten wir schon Interesse füreinander, aber es war nicht ausgesprochen und nichts. Aber du hast von deiner Seite ja dich ganz ordentlich verhalten. Du hast erst Schluss gemacht mit dem einen. Ja, und das war auch dann erstmal kein Thema. Ich habe jetzt nicht wegen dem Schluss gemacht. Es hatte sich jetzt nach diesem halben Jahr, was jetzt vergangen ist, irgendwie ergeben. Wir waren halt zu dritt oder beziehungsweise noch mit jemandem weg. Und dann sind wir in der Disco gewesen und ich bin dann mit ihm da geblieben. Und er hat sich dann... Hast du mit deinem Ex auch schon mal darüber geredet, warum er sich da jetzt so anstellt? Jawohl, das habe ich auch. Ich habe ihm auch gesagt, es wäre ja eigentlich kein Unterschied, ob man jetzt zusammen ist oder ob er jetzt weiß, dass wir eigentlich zusammen sein wollen, das aber gegen seinen Willen, also oder ihm zu Willen, ihm zu Liebe nicht tun. Und da sagte er, es wäre mir egal und Hauptsache, ihm geht es gut. Und er könnte sich das nicht vorstellen, dass wir jetzt da irgendwann mal zusammen bei ihm auftauchen oder so. Käme er gar nicht mit zurecht. Also, das sind... Ich finde solche Sachen, solche Geschichten immer sehr merkwürdig, weil das ist so ein fast ein Verhalten wie im Tierreich, ne? Dass das wenn ein Pärchen zusammen ist, will das Männchen das Weibchen ganz für sich alleine haben, ganz macker, ganz machohaft. Da darf aber auch keiner in das Revier eindringen. Ja. Und das Absurde ist, dass viele Männchen danach auch noch quasi ein bisschen den Anspruch auf die Frau haben. Ja. Nun ist es natürlich besonders schwierig, wenn es auch noch wieder um den besten Freund geht. Verständlicherweise. Ja, ist nicht der Beste, aber ich denke schon. Klar ist das schwierig. Klar ist es für ihn auch schwierig, dann das irritiert die Freundschaft mit seinem Freund auch, wenn du dann da auftauchst und ist alles verständlich. Aber wo die Liebe hinfällt, muss man eigentlich dann auch so viel Souveränität haben und sagen, mein Gott, Herr, nun ist es halt so. Seid ihr denn sehr im großen Streit auseinandergegangen, du und dein Ex? Nee, gar nicht. Gar nicht. Das heißt, so eine freundschaftliche Ebene wäre sogar möglich irgendwie. Ja, wir hatten auch eine freundschaftliche Ebene. Also, schlimm finde ich aber eigentlich auch, dass dein neuer Geliebter, oder dass der sich so beeindrucken lässt von seinem Freund. Ja, er sagt, er würde ihm leid tun halt und hätte ein schlechtes Gewissen und würde sich wie ein Verräter fühlen. Dann. Am Anfang hat er da nicht so Probleme mit gehabt. Wir haben auch ein Wochenende miteinander verbracht. Was wirklich sehr schön war und er sagt auch im Nachhinein, er wäre unheimlich gern mit mir zusammengeblieben, und aber er fühlt sich so halt besser, wenn er kein schlechtes Gewissen haben muss. Das heißt, im Moment im Prinzip ist da auch ganz ganz klare Sendepause, ne? Das läuft nichts zwischen euch. Ja, wir haben ein paar Mal eine SMS geschrieben, beziehungsweise hat er mir auf welche geantwortet, weil ich nicht bleiben lassen kann, ihn den Kontakt zu halten, ne? So. Ich denke auch den ganzen Tag an den und... Also im Prinzip kannst du gar nicht viel was machen. Nee. Als darauf hoffen, dass er, dieser neue Geliebte, sich in irgendeiner Weise doch nochmal besinnt, wenn er denn wirklich auch so große Gefühle für dich hat. Die hat er eigentlich, ne? Ja, hat er gesagt. Am Anfang war ihm das egal. Ich weiß gar nicht, was ihn dazu bewegt hat. Irgendwann... so viel Mitleid aufzubringen. Deswegen fragte ich gerade auch, wie eng die Beziehung zwischen den beiden Männern ist. Ist das so eine richtige, super dicke Freundschaft, die durch dick und dünn gehen? Und eigentlich nicht, so was die Vergangenheit so gebracht hatte bis jetzt. Umso absurder das Ganze, ne? Wenn das wirklich die Wahnsinnsfreunde sind, kann man das vielleicht noch eher verstehen, als wenn das jetzt einfach nur so Freunde sind. Ja, das ist aber noch nicht so lange. Ach, naja. So, das Problem ist, was machst du jetzt, ne? Ja. Er weiß, dass du gerne willst. Er weiß, dass du ihn sehr gerne hast, dass du ihn, dass du verliebt bist. Ja. Ja, das weiß er alles. So, mehr kannst du eigentlich ja gar nicht jetzt machen, als ihm das gesagt zu haben, was du schon gesagt hast, nämlich, dass du eigentlich gerne mit ihm zusammen sein möchtest. Ja, jetzt habe ich nur das Problem, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt bemühen sollte weiterhin oder einfach abwarten soll. Besteht denn die Möglichkeit, von der anderen Seite anzugreifen, doch nochmal das Gespräch mit deinem Ex zu suchen? Das habe ich auch schon gemacht. Und er sagte, über ihn würde da gar nichts gehen. Er hat das direkt gemerkt, was ich will. Hm. Ja, das soll er ja auch direkt merken. Ja. Aber wenn du ihm das wirklich ganz klar vor Augen führst, wie die Situation ist, und dass du ihm auch wirklich deine Freundschaft anbietest und auch deine Loyalität, dass du ganz offensiv damit umgehst. Ja. Naja, der will es nicht. Er ist sehr stur. Versuch's doch nochmal. Versuch's bei ihm doch nochmal. Also bei dem Ex meine ich jetzt. Meinst du, das wäre dann sinnvoll? Man muss ja irgendwas tun. Man ist ja, wenn man verliebt ist, sitzt man ja wibbelig zu Hause und es ist ja das Schlimmste, wenn man nichts tun kann. Aber man muss natürlich vorsichtig vorgehen, dass man nicht sich zum Affen macht. Ne? Ganz genau. Aber das finde ich schon okay. Also nochmal ein richtiges, offenes Gespräch mit dem Ex zu führen. Denn die kommunizieren ja auch miteinander wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Und wenn du mit dem ein Gespräch geführt hast und hast du den Eindruck, dass es ganz gut gelaufen ist, dann könnte man ja vielleicht nochmal einen Brief oder weiß ich was an den Neuen schicken. Ja. Ah, ist das kompliziert. Versuch es, red mit dem Ex. Ah ja. Ist eine Möglichkeit. Wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Dann muss man anders überlegen. Okay? Mhm. Toi, toi, toi. Jo, danke schön. Tschüss, Andrea. Jo, tschüss. Nadine, 44 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo, Nadine. Hallo. Das klingt aber nicht nach Frau, oder? Ja, wir hatten schon mal das Vergnügen miteinander. Ist schon ein bisschen her. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass du ein transsexueller Mensch bist. Korrekt. Ja. Wir haben schon miteinander geredet. Ja, ist schon ein bisschen her. Hm? Da muss ich mich aber jetzt im Detail nicht dran erinnern, oder? Deswegen, nein. Ich habe schon mit so vielen transsexuellen Menschen hier gesprochen. Ja, ich weiß. Hat es denn einen neuen Anlass, weswegen du anrufst, oder nimmst du Bezug auf das, was du damals erzählt hast? Nee, das hat einen neuen Anlass. Sagen wir mal so, der Anlass ist eigentlich der gleiche, nur damals habe ich mich A, nicht getraut und B, ja, also, egal. Wie lange liegt denn das zurück, dass wir beide... Das war voriges Jahr. Voriges Jahr. Mhm. Mhm. Was ist der Anlass deines heutigen Anrufes? Ich komme von meiner Ex nicht los. Du kommst von deiner Ex nicht los? Ja. Ich war verheiratet. Ja. Jetzt müssen wir nochmal, das ist immer so kompliziert bei transsexuellen Menschen. Du hast jetzt die Stimme eines Mannes. Richtig. Heißt aber Nadine. Richtig. Also MZF. Mann zur Frau. Genau. Ja. MZF. Genau. Mhm. Bist du operiert? Ja, seit Dezember 96, seit dem 23.12.1996, 11 Uhr. Ah ja. Also wenn ich dich jetzt hier vor mir sitzen sehen würde, sitzt eine Frau. Jo. Ja. Gut, wenn man vielleicht genau hinguckt, sieht man es noch, aber im Großen und Ganzen sieht man es nicht. Man sieht es noch heftig im Gesicht. Man sieht es noch heftig im Gesicht. Ja. Okay, aber darum geht es auch gar nicht. Nein, das ist gar nicht, absolut. Und die Ex, von der du jetzt erzählst, ist das die Ex noch bevor du umoperiert wurdest? Wir haben 1985 geheiratet. Mhm. 79 habe ich sie kennengelernt, ja. Mhm. Und sie ist eigentlich diejenige gewesen, die auch gemerkt hat, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Mhm. Hat das dann auch einige Jahre erstmal so, ja, wie soll ich sagen, mitgemacht, in Anführungszeichen. Ja. Und hat dann irgendwann gesagt, pass mal auf, das war 93 rum, gesagt, pass mal auf, es muss irgendwas geschehen, irgendwas stimmt nicht mit dir. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe im Vorfeld also auch zwischendrin schon immer Frauenkleidung getragen, heimlich. Inwieweit sie da was mitbekommen hat, weiß ich nicht. Aber das ist auch egal, weil das war letztendlich nicht der Grund der Trennung. Grund der Trennung war, wie gesagt, sie hat mich also dann 94 auf diesem Weg gebracht. Wir sind ein ganzes Stück dieses Weges gemeinsam gegangen. Das heißt, diese ganze Umwandlungsprozedur hat sie quasi begleitet. Ja, das war auch nicht, wie gesagt, Grund der Trennung. Ich habe dann in einer Selbsthilfegruppe, in der ich mich befand, auch eine Transsexuelle kennengelernt, der es ziemlich dreckig ging, hatte kein Dach über dem Kopf, nichts. Und habe die dann für rund 2 Wochen mit nach unten nach Hause gebracht, mit Einverständnis meiner damaligen Frau. Wir hatten den Platz halt eben, die tat mir einfach sauleid. Ja, da ist aber nichts gelaufen, da ist keine... Da kommt jetzt der Kasus. Also du meinst es zwischen mir und dieser... Ja, meinst du? Nein. Das war einfach wirklich nur, die hat mir leid getan und ich wollte ihr helfen. Ja. So, die hat jetzt 2 Wochen bei uns gewohnt damals zu der Zeit. Ich muss dazu sagen, wir haben also auch eine Tochter, die ist jetzt mittlerweile 14 Jahre alt. Mhm. Davor hatten wir auch noch eine Totgeburt. Also ich sag mal, wir waren sehr eng miteinander verbunden. Und die Beziehung war auch eigentlich immer sehr harmonisch. Mhm. Ja, und wie gesagt, die kam dann zu uns. Und da muss irgendwas passiert sein, was ich nicht mitbekommen habe. Zwischen deiner Frau und dieser transsexuellen Person? Ja. Also es muss was vorgefallen sein, was erotisch ist, oder wie? Du, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich war so sehr mit mir selbst beschäftigt, weil sich so viele Dinge verändert haben und mit einer so rasanten Geschwindigkeit in mir verändert haben. Jetzt müssen wir mal ein bisschen zusammenfassen. Ja. Du hast gerade gesagt, der Grund des heutigen Anrufs ist, du kommst von deiner Ex, nämlich von deiner Ehefrau, nicht los. Gut, ja. Heißt das, dass es dir aber in den letzten Jahren schon eine Trennungszeit gab? Richtig. Wir sind dann seit 95, hat sie mir mehr oder weniger die Koffer vor die Tür gestellt. Mhm. Ich musste dann ausziehen und diese Tante ist dann gleichzeitig eingezogen. Mhm. Da, und die leben also heute noch zusammen. Wir haben mittlerweile wieder ein freundschaftliches Verhältnis. Also eine ganz absurde Situation. Deine Ehefrau hat sich in eine andere transsexuelle Frau verliebt, ist somit zur Lesbe geworden, deine Ehefrau. Ja. Du hast dich aber von ihr getrennt. Ja. Ja, sie sich von mir. Sie sich von dir, sie sich von dir sogar. Ja. Und eigentlich würdest du gerne wieder mit ihr zusammen sein. Ich liebe diese Frau. Das ist die zweite Beziehung meines Lebens gewesen. Du bist ja auch so ein Sonderfall von Transsexualität. Jemand, der sich hat operieren lassen, aber dann lesbisch quasi jetzt ist, ne? Ja, ich habe es mit einem Mann probiert. Ich habe also einen ganz lieben Freund gefunden gehabt, der mich auch in der größten Not, die ich damals durchlebt habe, beigestanden ist. Mhm. Wo sich auch meiner Einbildung nach mehr entwickelt hatte, aber es war eigentlich nicht mehr. Und das habe ich dann auch irgendwann gemerkt und diese Beziehung wieder gecancelt. Mhm. Wir sind aber heute auch nach wie vor noch gute Freunde. Mhm. Aber das war es nicht mit dem Mann? Nein, absolut nicht. Also ich war mit meinem Herzen, mit meinen Gedanken immer bei dieser Frau. Mhm. Ihr habt einen guten Kontakt miteinander? Ja. Mhm. Hast du ihr das gesagt, dass du eigentlich gerne wieder mit ihr zusammen sein möchtest? Ich weiß nicht wie, weil ich sehe im Moment einfach nur, dass sie kaputt geht. Sie ist also im Pflegedienst, im häuslichen Pflegedienst tätig. Und ich sehe, wie sie verfällt, wie sie kaputt geht. Dieser Typ, der da bei ihr lebt, entschuldige, dass ich das jetzt so krass mal von der Leidensgenossin her sage, aber ich kann es nicht anders sagen, kriegt gar nichts mehr auf die Reihe, geht nicht arbeiten, macht überhaupt nichts. Und das tut weh, weißt du, das tut unheimlich weh. Aber du meinst, dass sie meint, ihn zu lieben oder sie zu lieben? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Redet ihr nicht darüber? Ich glaube eher, dass es mehr ein Helfersyndrom ist. Ach so. Aber wenn ihr, du sagst, würdest du das schon sagen, dass euer Kontakt, also dein Kontakt und zu deiner Ex-Frau, dass das ein gut freundschaftlicher Kontakt ist? Ja. Aber dann redet man doch über sowas. Ich kann nicht, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, ich habe Angst. Vor was hast du Angst? Ich weiß nicht, vor ihrer Reaktion, ich weiß bis heute noch nicht konkret, warum sie sich getrennt hat. Sie sagt, ich hätte mich verändert. Ich hätte sie nicht mehr wahrgenommen. Ich weiß es nicht, Jung. Ich kann es nicht widerlegen. Aber das ist ja schon eine ganz absurde Situation, dass sich erwachsene Menschen darüber nicht mehr unterhalten haben, über die konkreten Ursachen in der Trennung. Ja, das Schlimme daran ist, dass unsere Tochter da sehr drunter leidet. Die wohnt also offiziell bei ihr, ist sehr viel auch bei mir und möchte auch gerne da wegziehen, weil sie mit dieser Partnerin absolut nicht klarkommt. So, ich glaube, das allererste und das A und O ist, dass ihr einfach eine Gesprächsebene miteinander finden müsst. Ja, Marie. Indem du einfach irgendwann anfängst zu reden und gegen deine Angst auch vorgehst. Ich hab Angst, dass ich dann das, was ich jetzt mit Mühe und Not aufgebaut hat, diese freundschaftliche Beziehung, gezwungenermaßen wegen der Tochter, weil wir beide das Sorgerecht haben, das war für mich eine Scheidungsbedingung, dass das kaputt geht und dass die Kleine dann noch mehr leidet. Wäre das kaputt, wenn sie dir eine klare Absage erteilen würde? Weiß ich nicht, glaube ich nicht, aber ich denke mal, dazu würde es nicht kommen, weil sie würde das von vornherein abwiegeln und gar nicht zu diesem Gespräch kommen lassen. Und wenn du, manchmal ist es ja klug zu schreiben, weil man Zeit hat und lange die Worte wägen kann. Wenn du das sehr ausführlich und sehr differenziert und freundlich schreiben würdest? Da habe ich die Angst, dass er dann ihrer Partnerin diesen Brief gibt. Gut, dann ist doch auch egal, dann hat die Partnerin halt den Brief. Aber es ist mal raus bei dir und es könnte vielleicht etwas Neues in Bewegung setzen. So ist ja reine Stagnation da. Ja. Du bist unglücklich, sie scheint auch unglücklich zu sein, wenn du das richtig beobachtest. Ja, total, ja. Ja. Ja, aber ich also, das Problem ist halt eben, dass wenn diese Frau, also diese Partnerin, wegen uns frustet, dann muss es die Kleine spüren. Mhm. Also Nadine, wir können jetzt nicht weiterreden, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Würde dich auch gerne nochmal schnell an meine Psychologin verweisen. Ja. Dennoch ist mein Tipp, reden, reden, reden. Ja. Alles Gute. Tschüss. Ich dir auch. Tschüss. In der Technik, Annette Bastian. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.